Hallo und herzlich willkommen. Fernsprecher Folge 3 müsste das sein, oder? Doch, ja, Folge 3. Ja, genau. Wie immer mit Christian. Mit Henning. Und Jochen. Ja, und heute werden wir wieder mal über Dinge reden, die wir so unter anderem im Netz gefunden haben. Ich kann schon mal ganz kurz sagen, ich werde hauptsächlich über die Transmediale reden, was so zwar schon irgendwie Netzthemen sind, die auch wunderbar im Netz abgebildet sind, aber natürlich auch ein bisschen mit Realität zu tun hat, weil ich ja wirklich dort war. Es sind tolle, interessante Dinge passiert und da möchte ich gerne von berichten. Und kannst du, Jochen, auch schon kurz sagen, was du uns sagen wirst? Ja, ich werde... Ich habe gar nicht so viel gefunden im Netz, obwohl es immer was zu finden gibt, aber ich werde etwas sagen über den zweiten Teil einer tollen Videoserie, die Everything is a Remix heißt, und worüber ich auch reden kann, weil das passt auch ganz gut zu Transmediale, das schließt sich an, ist über die neue, das bessere MySpace, wie es jemand gesagt hat, die neue Plattform von Arte Creative, das... schließt sich gut an, weil das eigentlich so offiziell auf der Transmediale eröffnet wurde und eigentlich auch ein ziemlich cooles Projekt ist. Ach, das neue MySpace ist ja aber irgendwie fast schon eine Beleidigung. Ja, das bessere MySpace hat man so gesagt. Auch das, trotzdem. Das war ja Henning deswegen. Okay. Henning darf sowas. Ja. Ich hab das gesagt. Du hast das mal geschrieben in einer E-Mail, als ich das erste Mal rumgeschickt habe, ne? So, eine E-Mail. Aha. Ich, MySpace wird jetzt auch verkauft, ne? Das ist jetzt quasi zum Verkauf freigegeben sogar, glaube ich. Ja, ich kauf's, 1 Euro. Ja, irgendwie muss ja Murdoch seine ich glaube, weiß gar nicht, 480 oder 450 Millionen hat er damals reingesteckt, um es zu kaufen. Und jetzt hat er ja irgendwie seine The Daily gestartet, seine iPad-Zeitung, die auch schon irgendwie 30 Millionen verschlungen hat. Und irgendwie, egal. Die auch einfach wieder untergehen wird. Wer weiß, aber ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das gut wird. Aber bevor wir richtig einsteigen. Macht er irgendwas Gutes? Ich meine, Fox ist unglaublich erfolgreich in den USA. So, weiß ich ja, aber erfolgreich und gut. Na, gut ist natürlich eine andere Geschichte. Ja. Henning, über was redest du denn heute? Ich rede über zwei Blogs. Ich habe zwei Blogs, weil ich gedacht habe, haben wir das nicht beim letzten Podcast? Also, dass wir über Blogs reden wollen. Deswegen habe ich mich mit Blogs vorbereitet. Okay. Und ich hoffe, ich habe da zwei interessante. Also ein bisschen mehr fern von der Spur. Und darüber hinaus habe ich natürlich Bier. Stimmt. Habt ihr auch alle Bier heute oder ist es wieder Tee? Ach ey, das ist schrecklich. Es ist schon wieder Tee. Diesmal du bin auch ich noch? Ja, ich trinke sonntagabends einfach nie besonders häufig Bier. Ich meine, ich kann mir das gerne noch angewöhnen, aber... Also bei euch ist es wenigstens kostengünstig. Hier in Schweden geht das momentan überhaupt nicht klar, irgendwas zu kaufen, weil der Euro ja so ganz miserabel steht und alle Schweden jetzt reich sind, im Gegensatz zu allen Leuten, die ihr Geld aus Euro-Ländern beziehen, so wie ich. Und ich habe sogar eine Zeitungsanzeige gelesen, vor ein paar Tagen von der Stena Line. Das ist ja so die große Fährschiffgesellschaft, die nach Dänemark fährt, nach Norwegen, nach Deutschland eben auch. Und in dieser Anzeige stand drin, da haben die extra damit geworben, hey, die sind jetzt arm in Mitteleuropa, von wegen der Euro ist so schwach, dann könnt ihr da hinfahren. Und die haben als großes Angebot genommen, da gibt es ganz günstig Gewürzgurken, was mich ein bisschen irritiert hat. Aber der Spreewald hat sich auch bis nach Schweden hin rumgesprochen, glaube ich. Was? Das ist aber ein Scherz, oder? Nein, ohne Scheiß. Da stand da ja, so. Das ist auch wirklich, also ich meine, ich habe ja da gewisse Verbindungen zur Insel Rügen und auf Rügen sind unglaublich viele Schweden und Dänen. Weil das ist immer noch relativ nah. Es gibt Fährverbindungen irgendwie darunter und die gehen da einkaufen. Und ich war da mal in einem Aldi und dieser Aldi hat wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, was man halt so in Schweden etwas günstiger erstehen will, in rauen Mengen da. Ja? Also da gibt es, der ist viermal so groß gefühlt wie ein normaler Aldi. Wie jetzt für Schweden gemacht oder für Deutsch gemacht mit schwedischen Artikeln? Nee, der ist für Schweden gemacht. Da gibt es halt... Ja, Alkohol. Gefühlte Kilometer lange Schnapsregale, ja. die kommen auch dann mit der ganzen Familie, weil mit jeder einen Wagen schieben kann und jeder Wagen ist voll mit Schnaps und Bier und die kaufen dann halt auch so diese ganz großen Literpakete Wein und sowas, ja. Also es ist nicht, als würden die auf Qualität achten oder sowas, sondern einfach nur billig möglichst viel. Ja, ja. Und da gibt es halt auch große Regale mit Spreewaldgurken. Also ich muss noch was anderes sagen, ich esse ja gerne Gewürzgurken und so. Die ich hier in Schweden kaufen kann, waren alle absolut miserabel. Also man merkt das wahrscheinlich nicht so, wenn man in Deutschland wohnt und isst Gewürzgurken und man geht davon aus, dass sie einigermaßen gut schmecken. Hier in Schweden ist das Essig pur. Sehr, sehr eklig. Also kauft keine Gewürzgurken, wenn ihr Schweden seid. Mir würde auch echt irgendwie was Besseres einfallen, als mir in Schweden Gewürzgurken kaufen zu wollen. Ja, wenn du hier wohnst, dann willst du gelegentlich auch mal Gewürzgurken haben. Ja, das kann sein. Ich hatte ja auch neulich so einen totalen Heißhunger auf Wiener Würstchen mit Senf. Und dann war ich im Supermarkt und habe mir so, ohne zu gucken, was ich da kaufe, mir so Würstchen in den Einkaufswagen getan. Und als ich zu Hause war, habe ich gesehen, das sind so, nicht Tofu, sondern, ich meine, Tofu ist ja auch irgendwie Soja, aber also Soja-Wiener Würstchen. Dann dachte ich, kann ja nicht so schlimm sein. Und dann habe ich die aufgemacht und gegessen, also einmal abgebissen und oh Gott, waren die schrecklich. Also sowas habe ich im ganzen Leben noch nicht gegessen. Und ich meine, ich war selber ja mal 9 Jahre Vegetarier. Also das war so schrecklich. Aber wir schweifen ab. Ich wollte jetzt nicht über hässliche Wiener Würstchen reden. Wir wollten über das Bier sprechen, ne? Stimmt. Und wir haben ja gar kein Bier. Du bist ja der Einzige, der Bier mein Einziges. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe, also während wir jetzt diese letzten paar Worte ausgetauscht haben, habe ich Tee getrunken. Auch. Ich habe nämlich wieder Bier und Tee dabei. Und ich stelle den Tee jetzt aber ein bisschen zurück, was übrigens ein schöner grüner Tee ist. Zu diesem grünen Bier hier. Also eine grüne Flasche. Ich glaube, farblich wird das sehr wahrscheinlich heller sein, so Bierfarben halt. Aber ich gieße es mir auch nicht in ein Glas. Das heißt, ich werde es nicht herausfinden, ob es nicht vielleicht doch tatsächlich grünes Bier ist. Du lässt es die Flasche ist auf alle Fälle grün und das Bier heißt Mythos Hellenic Lager Bier steht drauf und hinten steht Starköl. Es hat 4,7%. Es ist ein griechisches Bier, wie der findige Hörer vielleicht schon an diesem Hellenic herausgeführt haben könnte. Und ich mache es jetzt auf. Ich versuche das wieder mal mit diesem schönen Plopp-Effekt. Ja, das war hörbar, aber war nicht wirklich ein Ploppen, es war ein Zischen. Ja, und es hat ein Einhorn vorne drauf. Mythos. Das ist sehr cool. Brauerei, passt auch. Einhorn? Gab es in der griechischen Mythologie Einhörner? Nee, ist oder? Egal, das ist nicht in Schweden doch nicht. Das ist Pegasus. Naja, Pegasus ja, war aber kein, das, oder? Das war der Flügel. Pegasus hat Flügel, aber naja, aber es war ein Pferd, kein Einhorn, oder? Echt? War da kein Ding oben drauf? Ich weiß es gar nicht. Ich google das mal gerade. Ich weiß es gleich. Ja, ich bin schon soweit. Pegasus hat. Oh, es gibt Bilder mit Einhorn und. Echt? Das ist interessant. Vielleicht irgendwann abgefallen. Aber ich will mal. Elfenbeinjägern. Tatsache, mit Einhorn, Pegasus. Aha. Obwohl das auch eine komische Seite ist. Ich gehe gleich wieder weg. Ja, also mal mit Einhorn, mal ohne, ne? Aber mehr ohne. Also ich habe hier zumindest mehr Bilder ohne. Hat auf jeden Fall kein Horn. Ja, also ich habe hier mehr Bilder ohne Einhorn als mit Einhorn. Ich habe das gleiche Internet wie du und ich gehe da nicht. Stimme dir ein. Außerdem hat das Sternbild Pegasus auch kein Horn. Sonst hätte das ein Horn. Naja, vielleicht waren eine bestimmte Zeit lang in irgendeiner Epoche mal Einhörner sehr in und dann dachte man, hey, Pegasus könnte auch ein Einhorn sein. Ich habe das Gefühl, dass diese Epoche gerade auf ihrer Hochphase ist. Also daher. Ah, das ist doch schon mehr vorbei. Einhörner sind doch auch sehr in, sind doch auch sehr Internettiere. Echt? So wie Katzen. Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich meine, so das letzte Einhorn, dieser Disney-Trickfilm, der übrigens großartig ist, also auch für Erwachsene durchaus mal zu empfehlen. Also ich meine, dieser Hype ist doch schon lange vorbei. Also mir ist das gar nicht so klar, dass im Netz auch irgendwie Pegasus, Einhörner so präsent sind. Weil du sagst, so wie Katzen, so wie Lolcats? Nee, oder? Nee, nicht so schlimm. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, nicht ganz so schlimm, aber Einhörner sind schon, also doch. Da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, wenn ihr nämlich über tolle Blogs redet. Dann genau. Aber bevor wir hier wieder mal völlig abschweifen, dein griechisches Bier wie es schmeckt. Genau, das wollte ich gerade fragen, wie es denn schmeckt. Da hatte ich ja das letzte Mal so große Probleme, so richtige Worte zu finden. Also ich meine, ich könnte natürlich diese einfachsten Vokabeln irgendwie reinschmeißen, wie schmeckt süffig oder was sagt man noch so zu Bier? Es ist, ich habe keine Ahnung, also ich kann es auf alle Fälle nicht beschreiben, deswegen habe ich vorgesorgt und ich habe mal auf so eine Seite geguckt, wo andere Leute dieses Bier beschreiben und ich finde, einer hat sehr nette Worte dazu gefunden. Der hat es gut bewertet, das Bier, und er sagt, smells of artificial grape candy, industrial applesauce and musty Euro Lager smell like damp basement. Okay. Und es riecht tatsächlich nicht so. Also appetitlich. Aber es schmeckt einigermaßen. Ich bin nicht so super begeistert. Also die Griechen sind wahrscheinlich aus gutem Grund auch nicht unbedingt für ihr Bier bekannt. Ja, nee. Naja. Aber, also ich weiß nicht, ich habe noch nie griechisches Bier getrunken. Ich kann das nur schwer nachvollziehen. Aber es ist gerade, ich bin gerade irgendwie leicht abwesend, weil ich gerade im Netz was gesucht habe. Das ist mir gerade nämlich in diesem Augenblick eingefallen, weil du gesagt hast, du hast letztes Mal nicht so gute Worte gefunden, um den Geschmack dieses Bieres zu beschreiben. Und da ist mir eingefallen, eine wunderbare Folge von How I Met Your Mother, die jetzt irgendwie vor ein paar Tagen kam. Ich weiß nicht, ob ich hasse das so sehr, echt? Aber was willst du darüber sagen? Oh, das ist eine meiner Lieblingsserien. Google-Idiotie, richtig bescheuerter Kack. Gut, aber dann kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich mir jemals angucke. Was hat denn Google-Idiotie mit How I Met Your Mother zu tun? Verstehe ich jetzt nicht. Nee, ich habe doch mit Google überhaupt nichts. Ach so. Nee, das war, weil ich reingeredet habe. Ich habe gemeint, jetzt kann ich mir aussuchen, ob ich sie angucke oder nicht. Ihr könnt jetzt euch gegenseitig Argumente... Ach so, nee. Und ich kann dann entscheiden, weil ich habe sie noch nie mehr angeguckt. Ach, okay. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es eine Folge, wo es um den besten Burger der Stadt geht, also um den besten Burger New Yorks. Und das ist halt so der eine Charakter, der hat halt vor 8 Jahren mal so den besten Burger seines Lebens gegessen, hat aber vergessen, wo er den gegessen hat und ist halt irgendwie seitdem immer wieder auf der Suche nach diesem Laden, wo es diesen Burger gibt. Und diese Suche zieht sich halt wie so ein roter Faden durch die ganze Serie und durch die ganze Folge. Und am Ende findet er halt diesen Burger und isst dann auch diesen Burger und der ist dann natürlich aber nicht mehr so toll wie damals und bla bla bla bla. Aber dieser gibt halt so eine ganz großartige Szene, wo er 2 Minuten lang so einen Monolog hält, wie dieser Burger schmeckt. Und dann fallen da so Worte wie Symphonie und also ganz, ganz großartige Beschreibung, wie dieser Burger schmeckt. Und das kann ich gar nicht wiedergeben. Und jetzt habe ich gerade gesucht, ob es diese Szene bei YouTube gibt. Habe ich aber noch nicht gefunden und ich will jetzt auch nicht ewig hier suchen. Aber vielleicht kann ja mal, wenn Leute das hören wollen, weil das ist wirklich großartigst, finde ich. How I Met Your Mother, The Night of the Burger heißt, glaube ich, die Folge. Vielleicht kann man das mal irgendwie finden. Und da sind wir jetzt schon quasi im Netz. Und wir wollten doch eigentlich uns tolle Netzthemen vorstellen. Das war jetzt quasi schon ein ungeplantes erstes tolles Netzthema. Wer will denn loslegen eigentlich von euch? Also ich habe ja, wie gesagt, eher nicht so ein super Netzthema, sondern eher so ein paar Berichte aus der von der Transmediale, die ja jetzt am Wochenende zu Ende geht. Ich habe ja eben schon so viel über das Bier geredet, dementsprechend sollte jemand von euch anfangen. Also ich kann ja, ich habe, Christian, du hast im Postfach einen Link. Und zwar würde ich den zweiten, den Vimeo-Link, Vimeo, was? Ihr würdet mir sagen, das heißt doch Vimeo. Echt? Nee, das würde ich nicht sagen. Okay, ich glaube mal so ausgesprochen, kommt wahrscheinlich auf die Herkunft her. Auf jeden Fall ist das ein Link zu dem zweiten Teil einer Serie, die vierteilig am Ende sein soll und die ist betitelt Everything is a Remix. Ich habe den zweiten Teil sehnsüchtig erwartet. Das ist natürlich auch ein Projekt von einem jungen Filmemacher, Kirby Ferguson heißt er. Ist großartiger Name übrigens. Man heißt wirklich Kirby Ferguson. Und sein Spitzname ist Fergie, nicht Kirby. Also finde ich sehr gut. Und der ist halt, naja, ist halt Filmemacher, ein Junger, und hat sich halt vorgenommen, das macht er halt jetzt so nebenbei, zu zeigen, dass alles ein Remix ist, dass halt jede Idee, womit wir ein bisschen anschließen, eigentlich immer nur eine Adaption ist von einer vorhergegangenen Idee. Beim ersten Teil hat er das in der Musik gezeigt, ist immer wieder zurückgegangen, hat gezeigt, hier, da haben aber die schon den Sample benutzt und das haben Leute schon vorher so geschrieben und die Beatles haben es dann übernommen oder sowas. Und im zweiten Teil hat er das jetzt an Film aufgebaut und hat das an ein paar Beispielen gezeigt. Tarantino ist jetzt das am Ende ein großer Teil, wo er über Tarantino redet. Das ist eigentlich sogar bekannt, wenn man sich ein bisschen mit Filmen auseinandersetzt, dass Tarantino sich von sehr vielen Filmen inspirieren lässt und auch echt Einstellungen und ja, beziehungsweise Kamerafahrten dass, genauso. Dass er schon immer, also generell irgendwie in der Popkulturgeschichte sehr viele Referenzen aufzeigt in seinen Filmen. Genau. Das ist ja kein Geheimnis, das stimmt. Aber dass er wirklich so fast schon 1:1 Szenen und Einstellungen ja kopiert, kann man ja quasi sagen. Das fand ich auch beeindruckend, ja. Ja. Und was ich sehr gut, also er stellt das da halt ja sehr schön dar und dann hast du immer die neue Variante und die alte und siehst wirklich, dass die Kamerafahrt 1:1 so ist und das kann also auch kein Zufall sein und das ist auch, denke ich, auch mit Absicht. Viele machen das auch mit Absicht, weil sie einfach damals schon auf eine bestimmte Art gewirkt haben und ja, Kamerafahrten und Einstellungen einfach eine Wirkung haben. Aber ich fand es sehr interessant, wie er halt Star Wars auseinandergenommen hat oder auseinandernimmt und zeigt, wo diese ganzen Ideen vorher schon waren. Mhm. Und neben dieser ganzen Sache ist dieses Teil einfach auch unglaublich spannend gemacht, also total unterhaltend. Ja? Also es ist einfach richtig gut. Der Typ hat eine unglaublich tolle Stimme. Das muss man einfach mal sagen, der kann richtig gut erzählen. Ja, wir können da ja mal gerade auch kurz reinhören. Genau. Also ich glaube, vielleicht nochmal zum Verständnis, so, das ist halt so, dass da ja Video-Ausschnitte von den Originalfilmen gezeigt werden und er ist halt wie so ein Dokumentarfilm oder so ein dokumentarisch beschreibenden Charakter, ist halt er, der durch die Filme führt und die verschiedenen Verweise und Kopien quasi hinweist. Wir können ja mal kurz reinhören. Let's use the biggest film of the decade as an example. Now, it's not a sequel, remake, or adaptation, but it is a genre film, sci-fi, and most tellingly, it's a member of a tiny subgenre where sympathetic white people feel bad about all the murder, pillaging, and annihilation being done. Also in der Szene stellt er gerade Avatar vor, der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und auch in diesem Film sind halt sehr viele Referenzen zu erkennen, die halt auch zeigen, dass selbst so der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten letztendlich auch auf bestehendem Material aufbaut und das ist ja so auch seine Message, die er bringen will, dass so dieses ganze strenge Copyright und so weiter, was existiert, eigentlich ja ad absurdum geführt wird in jeder jeglichen Medienproduktion, ob nur Musik oder Film oder sonst was. Und er plädiert dann natürlich indirekt, würde ich mal behaupten, auch dafür, dass eben jedem die Möglichkeit gegeben wird, ja, Material zu benutzen, weil es ja letztendlich sowieso getan wird. Ja, ich denke auch, dass das eigentlich so ein bisschen seine Aussage ist. Ja. Also es ist definitiv das wird auch stark diskutiert in den Kommentaren jetzt auf Vimeo oder so, was denn da für Rückschlüsse eigentlich gezogen werden muss. Also ich finde auch, das ist halt keine distanzierte, finde ich zumindest, oder so wirkt es auf mich, das ist keine distanzierte journalistische Beobachtung, sondern schon eine sehr, mit einem spezifischen Blick, der halt auch, wenn auch unterschwellig, aber schon irgendwie auch eine Botschaft trägt. Ja, ich würde es eher vergleichen mit so einer wissenschaftlichen Arbeit, wo man eine These hat, die er versucht zu untermauern, sozusagen. Aber er geht auf jeden Fall von einer These aus. Und das ist ja auch schon Everything is a Remix. Also der Titel alleine sagt es ja schon, dass er da diese These hat. Alles kommt von irgendwas. Mhm. Aber ich finde es wirklich interessant und ich bin gespannt, was er noch er will noch zwei Folgen machen, was er noch nimmt. Ich meine, klar, du kannst Literatur machen, glaube ich, dass das aber auch... aber Literatur und Remix, also das Zitatrecht und so ist ja recht gut. Genau, insofern das ist es da vielleicht nicht so... Ich bin auch mal gespannt, in welche Richtung er da noch geht. Auf jeden Fall macht vielleicht Spaß, vielleicht halt auch so Software vielleicht ein bisschen in die Richtung, dass... Das wäre noch vielleicht sinnvoll, dass er vielleicht gegenüberstellt Open Source und proprietäre Software oder so, keine Ahnung, werden wir sehen. Also ist auf jeden Fall spannend. Also everything is a remix.info ist, glaube ich, die Adresse, ne? Genau, die ist auch, da hatte so viele Hinweise in, also ich bin so viele, also ich habe viel rumgesurft dann und bin, egal auf welchem Blog ich war, da gab es einen Hinweis auf ihn. Ja? Also das ist wirklich durch die größten und wichtigsten Blogs ist durchgegangen und das verteilt sich immer weiter und weiter. Du brauchst ja eh nur einen, der viel erreicht. Und zwischendurch ist einfach mal seine Seite zusammengebrochen. Und er hat auch echt, also auf Vimeo sind auch echt ordentlich viele Plays mittlerweile schon. Echt? Wie viel sind denn? Ich habe noch gar nicht geguckt. Naja, ich auch mal weiß, glaube ich, über 30.000, 40.000 innerhalb von 3-4 Tagen. Das ist schon ganz ordentlich. Also er ist auf jeden Fall in den Top gerade. Ja. Also hier sind auch über 100 Kommentare schon zu dem Film und knapp 1.300 Likes bei Facebook. Das ist schon mal was. Das ist überdurchschnittlich. Auf jeden Fall. Und also er finanziert das Ganze durch Spenden. Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Und er gibt halt auch zu jedem Film, über den er redet, jeden Ausschnitt, den er benutzt hat und jeden Verweis auf einen anderen Film, auf die sich angeblich die Filme beziehen, hat er auch nochmal sehr gut dokumentiert. Und er hat auch seinen ganzen Beitrag transkribiert. Das kann man auch alles einsehen und runterladen. Das ist schon ja, ein sehr interessantes Projekt auf jeden Fall. Ich finde, er macht das vor allem mit, also er, dadurch, dass er es halt so dokumentiert, finde ich, macht er sich weniger angreifbar. Ja? Also er sagt, hier, guck mal, ich, also... Weil naja, aber er bezieht sich ja schon auf den Fair Use, also das hat er, glaube ich, auch in dem ersten Teil gesagt, oder steht auch irgendwo auf seiner Seite, dass er dieses ganze Material, also er wird da... So bin ich mir fast sicher, dass er da nicht die Rechte vorher geklärt hat, sondern er macht das halt aus diesem diese amerikanische Klausel, die es halt im Urheberrecht oder im Copyright dort gibt, diese Fair-Use-Geschichte, diese Fair-Use-Gedanke, dass er sich darauf bezieht. Weil er ja nicht, er setzt ja diese Ausschnitte erstmal in einen komplett anderen Kontext, weil er beschreibt ja quasi journalistisch auf einer gewissen Art und Weise und benutzt ja diese Inhalte, um das Thema, ja, also ohne diese Bilder könnte man über das Thema ja so nicht reden. Und insofern ist das, würde da schon, glaube ich, dieser Fair-Use-Gedanke eingreifen. Und er verdient damit auch kein Geld, sprich, beziehungsweise sind ja nur Spenden. Und insofern sollte der auch rechtlich auf der sicheren Seite sein. Aber ja, Henning, hast du das eigentlich mitbekommen? Hast du das auch mal gesehen? Oder? Ich höre das erste Mal davon. Ah, okay. Weil es ging ja auch schon die erste Folge damals ziemlich... Ich weit aber, gefächert durchs Netz. Ich habe passenderweise gerade die Homepage dazu aufgemacht und gucke mir das gerade alles an. Und hat er denn, also weil ich sehe jetzt verschiedene Sprachversionen, das heißt, hat er denn also wirklich das tatsächlich in Deutsch eingesprochen, in Spanisch in Griechisch angesprochen oder sind das nur Untertitel? Genau, das sind nur die Subtitles, also die Untertitel und ich denke mal auch, dass das so Crowdsourcing-mäßig, also dass das Zuschauer selber gemacht haben und er das dann gepostet hat. Ich habe mich eben noch gefragt, macht er das hauptberuflich oder ist das einfach so ein... Er ist hauptberuflicher Filmemacher. Genau. Ja. Und das macht ziemlich lustiges Zeug. Ein Projekt. Ich hab mir auch mal was von ihm angeguckt, das ist auch schon mehr ewig her. Ich weiß gar nicht mehr, was er so macht. Kann ich jetzt also nicht sagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dass sein Hauptberuf ist ja wahrscheinlich irgendwo Cutter oder sonst wo arbeitet. Also er ist jetzt nicht so, dass er halt irgendwelche Filme mit hohem Budget macht oder so. Er hat so ein paar eigene Sachen, die sind low budget, ganz klar. Und also wahrscheinlich ist er irgendwo angestellt. Ich denke mal auch, dass er irgendwo fürs Fernsehen arbeiten wird. Ja. Also er ist auf jeden Fall professionell, das merkt man schon. Der kann das, was er macht. Ja. Also. Gut, wollen wir zum nächsten kommen? Jo. Du hast ja hier noch was in deiner Linkliste geschickt. Jochen hat noch was. Aber das muss Henning, ist jetzt erstmal dran. Ach so. Ich bin jetzt erstmal dran. Also ich kann über Blogs reden. Ich glaube, was würde da am ehesten hinpassen jetzt? Everything is a Remix. Ansonsten könnte ich auch einsteigen, weil ich hätte ja was da perfekt zupasst. Na, dann solltest du doch. Ja, bitte. Okay. Also, ich war ja auf der Transmediale die letzten Tage. Und unter anderem war dort ein Künstler, den ich persönlich sehr interessant fand, und zwar Ebowman. Erklär doch kurz nochmal für die Nichtwisser, Transmediale ist. Ja, Transmediale, großes Kunst- und Medien-, Digital-, Internet-, bla, Festival und Konferenz in Berlin gibt es seit 1998. Findet jährlich statt im Haus der Kulturen der Welt. Das ist da gleich am Kanzleramt, auch genannt die Schwangere Auster. Vielleicht kennt man das Gebäude, sieht ganz merkwürdig aus. Dort findet das jährlich statt. Dieses Jahr war das Thema Responsibility, allerdings ja, als zwei Worte, aber zusammengeschrieben. Und die Konferenz war unter dem Titel Body Response. Also es ging ja so um Mensch-Maschine-Schnittstelle im größten, so ungefähr kann man das zusammenfassen. Und da sind halt verschiedene Medien, Künstler, die sich diesem Thema gewidmet haben. Und unter anderem war dort ein Niederländer namens Ebowman, also er nennt sich jedenfalls so, und der remixt. Und zwar hat er einen sogenannten Sensor Suit, also so einen Sensorenanzug, den hat er auch selbst entworfen. Und das ist echt abgefahren. Also der hat halt am Rücken quasi seines Anzuges hängt ein Wireless MIDI, also so ein WLAN MIDI, Controller, ja, würde ich jetzt mal so sagen. Und dieses MIDI-Gerät ist verbunden mit verschiedenen Sensoren, die an seinem Körper hängen. Also er hat halt Gelenksensoren an seinem Anzug und Bewegungssensoren, zum Beispiel am Ellbogen, und hat an den Fingern so taktile Sensoren. Wenn er seine Finger irgendwo auf seinen Daumen drückt, dann werden halt auch Signale abgegeben. Und diese Signale werden zu diesem MIDI-Controller an seinem Rücken gesendet und die werden per Funk an den Computer gesendet. So, und was er nun macht ist, dass, also es rennt die ganze Zeit eine Assistentin von ihm rum und filmt Leute, also fragt natürlich vorher, ob die das wollen, und dann schreit halt zum Beispiel irgendwer aus dem Publikum in die Kamera und ins Mikrofon und er nimmt diesen Live-Audio- und Video-Stream und remixt ihn mit seinen Bewegungen. Also wenn er zum Beispiel sein Knie beugt, also sein Knie so anwinkelt, dann kann er so Effekte rauflegen wie Hall und Chorus oder keine Ahnung was. Und er kann mit den Händen und beziehungsweise mit den Armen, wenn er die so bewegt, bewegt er halt so, als wenn man eine Schallplatte scratcht. Und genauso kann er dann auch den Videostream anhalten und vor- und zurückspulen, aber in Echtzeit halt. Und dann quasi dieses Live-Video-Feed anhalten und scratchen und loopen, übereinanderlegen und somit halt Musik machen. Und das hat er halt auch dort bei seiner Performance gemacht. Und ich muss mal gerade gucken. Ich habe das auch aufgenommen, aber das ist jetzt irgendwie eine zu lange Aufnahme gewesen. Und deshalb habe ich mal bei YouTube geguckt, da gab es auch ein Live-Video von ihm. Aus Schweden, glaube ich sogar, wo er das performt hat. Und das klicke ich gerade mal an. Dauert jetzt, glaube ich, noch ein paar Sekunden und da hört man das so ein bisschen, weil man hört, wie Leute ja irgendwie was reinschreien und er das dann so remixt, so reinscratcht. Also es ist schon recht beeindruckend. Das ist jetzt so der Beat, der läuft halt quasi im Hintergrund. Und jetzt rennt seine Assistentin rum und sucht Leute. So, und da hat jetzt halt einer Boom reingeschrien und er remixt das quasi live. Und er hat im Hintergrund einen Beamer laufen und da werden halt Projektionen gezeigt von bekannten Menschen, nur dass dann quasi die Gesichter ersetzt werden von den Leuten, die gerade abgefilmt wurden. So, da ist jetzt einer, der schreit die ganze Zeit Boom, Boom, Boom und der andere da, da, da und er mixt das quasi zusammen und macht daraus Live-Musik. Also es ist halt aber ein audiovisuelles Erlebnis, ne? Also er hat dann noch andere Beats, die er mit reinmischen kann. Die holt er alle quasi aus seinem Anzug sozusagen, durch Bewegung seines Anzuges. Es ist halt so eine Art Remix-Cyborg. Also es ist ziemlich geil. Cool. So, das machen wir auch wieder aus. Aber also das Einzige... Also es war schon recht beeindruckend, wie er das so erzählt hat. Er hat dort auch so vorgeführt, wie das genau funktioniert und hat das erklärt. Das war auch alles ganz interessant. Aber was mich total angenervt hat, waren zwei Dinge. Der erste war, alles, was er macht, sind Samples benutzen. Und er bezeichnet sich auch sogar als Samplist, also jemand, der samplet. Und der macht das professionell. Und hat sogar eine Webseite, die nennt er irgendwie Wikivideo. Und dort lässt er von Leuten, also er hat dann auf dieser Seite schreibt er zum Beispiel, ja, ich arbeite an dem Thema Autounfälle. Sucht immer Autounfälle bei YouTube so. Dann suchen seine Fans bei YouTube Autounfälle, taggen dann die Videos, posten den Link bei ihm. Dann können die sogar noch sagen, von Sekunde 27 bis 1 Minute 20 ist eine tolle Szene, schneidet die mal raus. Das können die dann online vermerken und so. Also er lässt, und dann wird dieses Video produziert und er kann das dann in seinem Studio verwenden für Remixes. So, also er lässt halt, erstmal benutzt er Inhalte von anderen und er lässt sogar noch Leute für sich arbeiten, für umsonst. So, das ist ja erstmal alles schön und gut. Aber was ich denn überhaupt nicht verstanden habe, ist, wenn er das so macht und anscheinend auch so eine offene Einstellung hat zum Urheberrecht, warum lässt er dann Leute durchs Publikum gehen, die anderen Leuten auf die Schulter tippen und sagen, sorry, aber ich will hier, der Künstler will nicht, dass du das filmst. Der Künstler will nicht, dass du ihn filmst. So, also ich hatte halt auch so einen kleinen Camcorder dabei, hab halt so ein paar Aufnahmen gemacht und dann kam da echt so ein Typ vorbei und meinte, ich soll nicht aufnehmen. So, hallo? Ich wollte gerade fragen, was mich sehr gewundert hat. Meine Frage war, haben eigentlich alle Leute nur Assistentinnen? Niemand hat einen Assistenten, habe ich mich gerade gefragt. Und ich dachte mir, dieser sexistische Bastard. Und da hat er doch Assistenten, die dir die Kamera wegnehmen. Naja, die haben ja nicht irgendwas weggenommen. Die haben halt nur darauf hingewiesen, dass das nicht erwünscht ist, dass gefilmt wird. Und das fand ich total lächerlich. Vor allem bei so einem, schon seit fast schon jahrzehntelang etablierten, vor allem auch, wo das Internet im Vordergrund steht, Festival wie die Transmediale. Also das fand ich dann noch schon lächerlich. Und der andere Punkt, der mich echt genervt hat, ist, er hat halt irgendwie einen Song gemacht mit einer Flasche. Hat halt so die Flasche sich auf den Kopf gehauen und so reingepustet und so Töne damit gemacht und die dann auch geloopt und gesampled und geremixed. Und er hätte halt einfach nur mal sagen sollen, okay, hier, ich habe einen Sponsor, das ist die Getränkesorte. Es war halt eine sehr bekannte Cola-Marke, diese Flasche, die er benutzt hat. Und die hat er immer ganz doll präsent in die Kamera gehalten und bei den Remixes das auch immer so gemacht, dass man genau erkennt, welche Marke das ist. Und das fand ich einfach total lächerlich. Also es war offensichtlich Product Placement. Und er hat es halt einfach nicht transparent gemacht. Und ich habe dann auch irgendwie so hintenrum erfahren, dass er Auftritte auch gerne mal so vor so Manager-Bla-Riegen macht, wo er dann auch ein paar tausend Euro für kriegt und für den Auftritt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das dann wiederum. Ist tatsächlich besser als ihr Ruhm. Auf jeden Fall fand ich das doch sehr unsympathisch dann letztendlich. Obwohl ich, also rein technisch und wie er das umgesetzt hat, fand ich es total faszinierend, aber persönlich fand ich ihn dann doch irgendwie ein bisschen unsympathisch. Also das hat alles irgendwie nicht gepasst. So. Und und ich habe auch mal ein bisschen so bei YouTube geguckt, was es so von ihm gibt. Es gibt auch ein paar Videos, da performt er so vor, weiß ich nicht, 50.000 Leuten. Also der ist echt eine Riesennummer anscheinend, obwohl ich noch nie was vorher von ihm gehört habe. Und auch in der deutschen Blogosphäre wurde schon vor ein paar Jahren mal so, ich glaube 2008, ein bisschen was über ihn berichtet. Aber im Netz ist er gar nicht so bekannt. Also das hat mich doch überrascht. Also im Vergleich zum Beispiel zu so jemandem wie Kutiman, der durch seine YouTube-Mashups und Remixes bekannt geworden ist. Also das kann man nicht vergleichen. Also der ist da im Gegensatz schon irgendwie eine kleine Nummer. Scheint aber gut davon leben zu können. Also ist auf jeden Fall ein etablierter in dieser Kunst irgendwie was, weiß ich nicht, Szene schon etabliert. Habt ihr schon mal von dem gehört vorher? Sagt wieder euch mal. Das was? Nee. Also ich hatte, wie gesagt, das war jetzt auch zum ersten Mal, dass ich von dem gehört habe. Nee, kannte ich. Ja. Gar nicht. Ja, aber kann man sich mal angucken. Vor allem live echt krass. So, also dieser Anzug, also das hat er auch irgendwie selbst entworfen und hat irgendwie schon auch vor 10, 15 Jahren irgendwie angefangen zu samplen, auch mit Computern, aber war halt die Technik noch nicht so weit. Und er hat halt irgendwie angefangen mit Bands, da haben halt Künstler auf der Bühne gestanden, die halt Instrumente gespielt haben und die waren halt mit seinem Computer verbunden und er hat die Instrumente quasi dann live geremixt, was die Band vorne gespielt hat. Und das fand er aber irgendwie immer blöd, weil seine Band, die konnten halt auf der Bühne abrocken und er musste halt immer nur am Computer stehen und Knöpfe drücken, die Maus klicken und die Tastatur bedienen. Das fand er irgendwie blöd und deshalb wollte er halt gerne ein Interface haben, wo er halt genau das Gleiche machen kann, aber sich dabei bewegen kann und das so intuitiv und cyborgmäßig machen kann. Und deshalb hat er sich das ausgedacht mit diesem Anzug. Das ist schon sehr... Also es muss unglaublich aufwendig gewesen sein, das Ding zu bauen. Naja, die Sensorik, ich meine, das gibt es ja recht billig. Also ganz viele machen ja so zum Beispiel mit Wii-Controllern, da sind ja sehr gute Bewegungssensoren drin. Damit kann man ja sehr viel machen. Ich glaube auch generell so Bewegungssensoren... Aber man muss immer noch die technische Verständnis haben. Ja, natürlich, schon alleine, dass diese Beuge- und weiß-ich-was-Signale in MIDI-Signale umzuwandeln, diese per Funk an den Computer zu schicken und die einzelnen verschiedenen Signale dann wiederum in Effekte des Live-Video-Audio-Streams umzuwandeln. Also das ist unglaublich aufwendig und ich kann noch gar nicht ansatzweise nachvollziehen, wie das genau funktioniert und wie man das umsetzen kann technisch. Also das ist schon Hightech. So. Ja. Wir verlinken noch ein Video dahin, oder? Genau, verlinken Video und auch zu seiner Seite. Ansonsten, ich glaube, Eboman, also eboman.info müsste das sein. Da findet man auch alles. Oder bei YouTube einfach mal Eboman eingeben. So, jetzt habe ich aber ganz schön viel gequatscht über Eboman. Jetzt können wir auch mal zum nächsten Thema. Wir können mal die Blogs machen, glaube ich. Ja. Das ist, also ich habe eben in den letzten Minuten schon gedacht, wie kriegen wir jetzt eine besonders flüssige, butterweiche Überleitung hin? Aber es gibt keine. Es ist einfach. Zur Not einfach gar nicht. Dann lassen wir die Überleitung. Zack, Blogs. Shit you should know. Habt ihr davon mal gehört? Nee. Shit You Should Know, You All Motherfuckers Don't Know A Lot Of Shit, ist der Untertitel dieses Blogs. Großartig. Und es geht um Grammatik, es geht um die englische Sprache. Der Typ, der das betreibt, das ist so ein Grammatik-Nazi. Ihr kennt diese Leute wahrscheinlich auch aus dem Deutschen. Das sind dann, ihr redet gerade von der einzigsten Möglichkeit, die ihr überhaupt hattet, irgendwas zu tun. Und das sind die Leute, die euch gleich auf die Finger hauen, wie schlecht ihr überhaupt Deutsch sprecht. Ich kann sie überhaupt nicht leiden, diese Leute. Das ist, da möchte man extra nochmal Aprikose sagen oder so etwas. warum also verfolge ich diesen Blog? Ich verfolge ihn deswegen, weil der Mann zunächst eine sehr, sehr derbe Sprache benutzt. Also er redet irgendwie so wie so ein Ghetto-Nigger und holzt voll rein. Und diese ganzen Ausführlichkeiten gefallen mir sehr gut. Und die zweite Sache ist, ich glaube, wenn man Englisch lernen möchte, kann man das da auch ganz gut machen. Also so, er hat häufig so kleine Grundlagendinger drin. Wann verwendet man denn eigentlich ich habe keine Ahnung. Also es sind einfachere und schwierigere Sachen dabei und ich habe auch ein Beispiel auf alle Fälle. Da redet er darüber. Du hattest mir auch einen Link geschickt. Sorry, ich muss ja gerade mal. Nee, erzähl mal. Ja, aber eigentlich brauchen wir den sowieso erst später, oder? Ach so. Aber also es ist keine, ich habe keine Soundfiles oder so etwas mitgeschickt. Ich habe hier ein Beispiel rausgesucht. Da redet er zum Beispiel davon, wann man myself benutzt oder yourself, himself, herself, itself und so weiter, wann das wirklich passt. Und er hat bei seinen wirklich, also locker zu lesenden, sagen wir mal so, man braucht 2 Minuten dafür, um so einen Blogpost zu lesen, da hat er immer hinterher auch ganz nette Beispiele. Also so wird es richtig gemacht, so wird es falsch gemacht. Und das hört sich dann ungefähr so an im Fall von myself. I just poked myself in the eye with this fucking Tootsie Roll Pop. Now my motherfucking eyeball smells like a goddamn grape. Er weist nämlich darauf hin, dass man myself nur dann benutzt, wenn man vorher das I benutzt hat. Und improper usage wäre dann eben, please respond to this text message by calling Busta Rhymes or myself. Und es ist einfach immer so ein bisschen locker und interessant gehalten. Das wäre also für die Leute, die Englisch sprechen wollen. Das ist dann aber schon extra so auch halt, ja, so amerikanisches Englisch, ne? Also ich meine, weil das so die ganze Zeit so Motherfucker hier und Motherfucker there. Ja, es wirkt tatsächlich so irgendwie wie Rap in Blockform mit gewissem Bildungsanspruch. Und, aber halt mit einem sehr großen Arschtritt. Immer dabei. Ja, vor allen Dingen er hat auch so ein komisches Profilbild. Also so eine Mutter, so eine alte Oma mit dem Stinkefinger, ne? Publikumsbeleidigungsding. Und das habe ich vor ein paar Wochen entdeckt und ich lese es sehr, sehr gerne jetzt. Ich wollte nochmal nachfragen, ich habe jetzt mich auch gerade mal gegoogelt, ist das dieses Tumblr-Blog einfach nur oder ist das? Ja. Ja, okay. Also shityoushouldknow.tumblr.com. Genau. Ja. Und vom zweiten Blog habt ihr womöglich schon mal gehört. Also weil ich zumindest euch vor Tagen schon mal davon erzählt habe, das ist Ende letzten Jahres so bekannt geworden und es hat noch weniger Inhalt. Ich finde die Idee aber sehr gut, weil... was denn überhaupt? Der Doppelpunkt war schon praktisch da und jetzt würde ich das gerne einsetzen wollen. Kim Jong-il, Looking at Things. Habt ihr das mal gesehen? Ja. Ach, ich glaube, The Dear Leader Likes to Look at Things ist der Untertitel, auch wieder Tumblr. Und der Name sagt im Prinzip schon alles. Das ist einfach nur der geliebte Führer, der sich Sachen anguckt. Und man muss, ich denke, einen gewissen Stumpfsinn mitbringen, um das verfolgen zu wollen. Ich finde es aber einfach ganz toll, in meinem Feedreader alle 2-3 Tage Bilder zu sehen, wo dann wieder Kim Jong-il steht mit einem wirklich grinsenden, super fröhlichen Tross. Alle sind gut gelaunt und gucken sich wieder die neuen Spargelkreationen an, die da körbeweise rumstehen oder so. Es ist. Ich glaube ja echt, dass das. Ich glaube, der hat halt einfach eine Menge Doppelgänger. Ich glaube nicht, dass das immer der echte Kim Jong-il ist, aber naja. Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe überhaupt keine Ahnung von Nordkorea. Und das ist. Ich habe mich dabei auch gefragt, ist Kim Jong-il eigentlich noch der Boss der ganzen Sache? Oder hat er also angeblich soll er seinen Sohn bald übernehmen, aber der ist halt schon noch so der... Aber der Sohn, der ist nur designierter Nachfolger. Der steht schon in den Startlöchern. Aber ich meine, ich... Er hat ja auch schon offiziell das Militär übernommen. Ach echt? Ja, das war ja damals die große Diskussion, als da das Gefecht zwischen Süd- und Nordkorea war, kurze politische Exkurs hier, war ja die Diskussion, ob diese ganze Sache eigentlich ein Machtbeweis war, sozusagen des Sohnes, weil er halt das übernommen hat ein paar Tage vorher und dann sozusagen gleich mal hier gesagt hat, hier, mit mir wird das nicht anders und ich habe die Macht und es ist genauso gefährlich wie vorher. Also weißt du, das ist so ein Zeichen. Mhm. sein sollte, dass das, wenn sie wechseln, nicht heißt, dass sie dadurch kleiner werden. Ja, ich meine, dass der irgendwie großartig anders ist, das hätte ich auch nicht erwartet. Ich meine, der wurde jahrzehntelang indoktriniert und darauf vorbereitet. Kannst du das auch nicht sehen? Ja, aber er war zumindest in Europa auf der Schule, ne? Also er hat 10 Jahre lang in Europa gelernt und also ich meine, du kannst noch so einsperren, aber da wird halt eine andere, also wird, das war sein Vater halt nicht. Also ich glaube schon, dass der mitbekommen hat, dass sein, also er weiß, obwohl er indoktriniert ist, weiß er, dass sein Land schon sehr unfrei ist und ich meine, das muss er dann jetzt wollen, aber ich habe gelesen im Artikel, mal in einem Artikel gelesen, dass deswegen, also wegen aus dem Hintergrund, Leute hoffen, dass er sozusagen das ein bisschen öffnet, was ich natürlich auch für sehr optimistisch halte, weil wenn ich der Machthaber sein könnte und wenn ich wüsste, die anderen sind nicht frei, aber ich weiß nicht, ob ich da, ich will nicht weiterreden. Ich glaube, ich würde es dann nicht frei machen. Was meinst du, Herr? Warum indoktriniert? Er ist der verkackte Chef. Ich meine, als Kind und so und auch als er aufgewachsen ist. Ja, aber ich meine, selbst wenn er die ganze Sache schnallt, also ich meine, wenn du die Allmacht präsentiert, Chris, auf dem Silbertablett, und wie ein Prinz aufwächst, ich weiß nicht, warum man den überhaupt indoktrinieren müsste. Übrigens selber Leben und Tod. Ich fand das sehr interessant, dass, also weil man weiß nicht wirklich viel über ihn, außer dass er halt in der Schweiz auf der Schule war, glaube ich. Also ich glaube, Schweiz bietet sich an. Und dann der Artikel, was man noch über ihn weiß, er soll ein sehr guter Skifahrer sein. Das würde zur Schweiz passen, ne? Ja, aber sowas steht auch nur in Artikeln, wenn man eigentlich nichts weiß und halt weil jedes bisschen Information noch unterbringen muss. Besser als bei Kim Jong-il, von dem man ja, glaube ich, gesagt hat, er hätte die größte Pornosammlung Asiens. Er ist ja so ein Filmfreak. Aber was mir noch eingefallen ist eben, das ist ja eigentlich gar nicht so klar, dass der Sohn unbedingt evil werden muss, weil der älteste Sohn, der in Ungnade gefallen ist, der hat das hier nur deswegen nicht bekommen, weil er unter falschen Namen in Japan Disneyland besucht hat und erwischt wurde. Und das kam gar nicht gut im real existierenden, ich glaube, Stalinismus oder sowas. Ja. Ich weiß auch nicht, ob man das noch mit real existierendem Kommunismus beschreiben kann. Ich glaube, die sind doch echt stalinistisch orientiert, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, klar, also ich meine, unser real existierender Kommunismus war ja jetzt, hat sich ja abgewandt vom Stalinismus und gerade diese Führerpersönlichkeit und sowas alles. Ja, Sozialismus, also diese ganze Führerpersönlichkeit und so, das ist schon Oldschool-Stalinismus, ja. Ja, das gab es ja dann nicht mehr so hier. Tja, ich bin schon durch mit meinen Blogs. Was machen wir denn jetzt? Jochen hatte noch was, oder? Stimmt. Die olympische Fackel, die nicht durch Nordkorea geht, wieder an Jochen übergeben. Ja, genau. Ich hatte noch einen Blog, der ist eigentlich gar nicht besonders oder so. Also das ist ein ganz guter Blog mit allem möglichen Kram. Also ich finde, der heißt Rainbow Zombies Ate My Unicorn. Das ist vielleicht einfach nur mal jetzt der kleine Dreh- und Angelpunkt. Ja, deswegen bin ich da eben aus drauf gekommen, weil er halt einfach mein Lieblingsthema Zombies drin hat, aber auch noch Regenbogen und Einhörner. Und eigentlich, also das ist ein netter Blog, der hat schöne Kategorien, Einhörner, Zombies, giftig, artig und Design, Musik, Video, Konsum, alles andere und Tentakel. Sparkling Rainbow Eye Candy, habe ich ganz vergessen, auch als Augenkrebs bekannt. Der hat halt sehr viel lustige auch GIF-Animationen, so ein Kram, aber eigentlich wollte ich hier nur noch, dass wir ihn verlinken, damit alle Leute draufgehen und oben auf den Titel mit ihrer Maus drauf fahren und das Regenbogenscheißende. Ach man, das wollte ich gerade sagen, das sollte man nicht sagen. Das sollte man sich mal wirklich alleine angucken. Dann hätte er noch die Überraschung gehabt. Jetzt ist er weg. Schade. Ja, und das ist wirklich eigentlich, das ist eigentlich der Grund, warum ich auf diesem Blog bin. Minutenlang das mir angucken kann. Das wird auch irgendwie nicht wirklich langweilig. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit die Maus drüber und sehe dem Einhorn beim Regenbogenkacken zu. Immer gut, wenn man mit Mama telefoniert oder so. Und ich tippen will, weil es dann wieder hört. Und da kann man sehr gut immer wieder mit der Maus drauf fahren. Das ist eigentlich nur das, was ich dazu noch sagen wollte. Aber diese Tentakelhand ist doch wunderbar. Das sollte man vielleicht mal erwähnen. Ich sehe jetzt gerade, ich bin das erste Mal auf diesem Blog und das ist, sieht mir wunderbar abgefuckt aus. Ach so, ja, die ging auch schon. Tentakelansätze für Finger. Die ging schon mal rum, die ging schon mal durch Blogs vor einer Weile. Die Ach so, Nerdcore. Gott hab ihn selig. Wieso? Ja, stimmt, ist doch schön, dass er. Ja. Ach stimmt, bei Nerdcore war das, ja, das habe ich auch. Aber das war, ich kenne das, ich habe das auch schon mal früher gesehen irgendwo. Sollte ich etwa Nerdkram schon mal vor Nerdcore gesehen haben im Netz? Das passiert mir in letzter Zeit öfter und das finde ich immer, das bin ich immer so ein ganz bisschen stolz, wenn ich auf anderen Blogs über etwas stolper, was dann einen Tag später bei Nerdcore auftaucht. Das, er verlinkt es dann halt auch oft dahin und weiß ich halt einfach, dass unsere Feedreader sich teilweise überschneiden. Also ich dachte, ob ich das nicht vielleicht... Wenn man Sachen weiß, bevor die großen Blogs das wissen? Ich weiß auch nicht, was ist man dann? Absolut Early Adopter Nerd. Ja. Ist das ein offizieller Begriff? Early Adopter schon. Ja, Early Adopter ist ein offizieller Begriff, ja. Ja, aber für mich ist das irgendwie, kann man mal reingucken, aber ich finde es irgendwie auch ein bisschen zu trashig einfach irgendwie. Also es ist halt Zeitvertreib. Also ich finde halt bei Nerdcore irgendwie noch ganz interessant, weil der halt auch mal so oftmals halt auch einfach ernste Sachen drin hat. Also der hat halt einfach mehr Abwechslung. Der ist halt nicht so vorhersehbar, auch wenn da natürlich immer Zombie und irgendwie Comics und bla bla bla bla. Aber Nerdcore finde ich irgendwie so noch erträglich. Hat vor allem eine Meinung und kann dezidiert darüber schreiben, wenn er zum Beispiel jetzt mal, das greift er immer wieder auf, weil Ägypten jetzt gerade mal aufgreift und das ein bisschen, also immer wieder Updates macht, was gerade interessant ist, welche Twitter-Feeds oder sonst so ein Kram. Naja, das finde ich schon ganz gut. Und er weiß ja auch, dass er viele Leute erreicht. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber jetzt hier sowas wie dieses Rainbow Zombie 8 Mile Unicorn, das ist mir zu... Ja, das ist auch nichts, wo man täglich drauf gucken muss. Also sowas packt man sich in Feedreader und wenn man irgendwann mal zu viel Langeweile hat, dann klickt man das sich mal durch oder so. Ich habe das selbst nicht mal übrigens im Feedreader, weil ich genug anderen Kram drin habe. Aber ich weiß, was mich erwartet. So Feedreader hatte ich eine Zeit lang mal sehr intensiv genutzt, aber irgendwie mache ich das nicht mehr so sehr. Um ehrlich zu sein, habe ich jetzt mittlerweile, meine große Informationsquelle ist mittlerweile echt Twitter geworden. Also ich habe da meine Listen. Weil, um ehrlich zu sein, guck mal, das Ding ist, RSS-Feeds und so sind schön und gut, aber wenn man, weiß ich nicht, so, ich habe halt irgendwie viel zu viele in meinem Reader und ich letztendlich lasse ich durch Twitter Inhalte vorsortieren und beziehungsweise vorfiltern. Weil ich habe denn schon spezifisch zu meinen Interessen diverse Listen und folge Leuten, von denen ich weiß, dass die interessante Sachen posten. Wenn ich dann aber noch sehe, dass innerhalb dieser Listen bestimmte Inhalte öfter geretweetet werden, dann ist schon mal automatisch eine Rangfolge da, beziehungsweise eine Relevanz von den Leuten, von denen ich weiß, dass die ähnliche Interessen haben. Also wird schon mal vorgefiltert, weil so den ganzen Blogs und so weiter im RSS-Feed irgendwie auf der Spur zu bleiben, ist halt mittlerweile so aufwendig geworden, dass ich Twitter wirklich für eine sehr viel angenehmere und auch relevantere Informationsquelle finde. Wie viele Blogs hast du denn so in deinem Feedreader? Ach, das sind, weiß nicht, irgendwie sowas zwischen 300 und 500. Okay, dann kann ich das verstehen. Ja. Weil ich nämlich gerade sehr zufrieden bin mit Feedlogs. Da habe ich drauf gewechselt, weil wie ist das? Feedlogs? Genau. Ist das sowas wie, jetzt komme ich nicht drauf. Das ist ein Feedreader. Und das Schöne ist, dass du, in diese Posts kannst du da über Feedlogs vor kurz reingucken. Also du bist praktisch in diesem, auf dieser Website und hast dann praktisch nur eine kurze Information, ja, dieser Blogpost ist über das und das, und dann kannst du relativ schnell entscheiden, ja, will ich haben oder will ich nicht haben. Und kannst du da relativ einfach durchklicken, und vor allen Dingen auch, du kannst dir die entsprechenden Blogs dann mit einem Klick so angucken, wie sie auch tatsächlich reingestellt worden sind, also auch mit Layout und allem möglichen. Mhm. Also du wirst praktisch so auf die Homepage verwiesen. Und das finde ich gerade sehr praktisch. Ob das noch immer praktisch ist, wenn man 500 verkackte Blogs verfolgt, das mag ich bezweifeln, aber so weit bin ich Gott sei Dank noch nicht. Ja, ich muss aber echt zugeben, dass ich überhaupt nicht mit Listen arbeite bei Twitter. Aber Henning, also, ist das bei dir Sinn, so? Sorry. Henning, ja. Ist das bei dir so, dass du, dass dir das wichtig ist, noch quasi so das Original-Layout zu sehen und die Seite direkt zu besuchen? Oder reicht dir das auch nur, die Textinformation zu haben, obwohl du guckst wahrscheinlich auch viele Bilder, ne? Also ich hatte vorher reine Textinformation, und das war völlig okay. Und das ist einfach nur so ein cooles extra Feature. Ich meine, der ist wirklich enorm schnell. Ich kann einfach sehen, so, ja, das könnte mich interessieren. Ich klicke drauf, einmal Enter, bin ich da auf der Originalseite. Das ist einfach ein bisschen mehr Eye-Candy. Und wenn ich zum nächsten will, drücke ich einmal Escape, einmal Button nach unten, und ich kann mir den nächsten Blogpost angucken, wenn ich möchte. Das geht zack, zack, super schnell und schick vor allen Dingen. Ich muss, weil die Frage finde ich nämlich echt interessant. Und welche? Ob das, wie wichtig das doch ist, ob man wirklich auf die Seite oder ob man die Textinformation, weil ich halt das über den Google Reader benutze und ich da wirklich nur die Textinformation habe, aber ich klicke immer mal wieder drauf, weil das, also ich finde es erst entspannt, ja, also zum Beispiel Rainbow Zombies Ate My Unicorn ist total unspannend im Feedreader eigentlich, also weil das ist schon mal schön, das zu sehen, wie auch immer, das, also jetzt ist vielleicht kein gutes Beispiel, aber es ist ja, es entgehen einem auch gewisse Sachen, und auf der anderen Seite habe ich, und das nehme ich jetzt mal als Vergleich, habe ich keinen Adblocker drin, obwohl das natürlich Sinn macht, weil es alles viel schneller geht, aber ich will sehen, weil es mich interessiert, wo welche Werbung geschaltet wird. Also ich will auch sehen, wer bei Nerdcore Werbung schaltet. So, ich finde das spannend, wenn die ARD mal Werbung, ja, ich finde es spannend, wenn die ARD Werbung schaltet bei Nerdcore, und ich habe mal... aber das machen die doch über, das machen die ja nicht direkt bei Nerdcore, das machen die doch über Werbenetzwerke. Und ich glaube auch nicht, dass Nerdcore direkt im Kontakt steht mit der ARD. Werbebla, weiß ich, wer das verschlüsselt. Der hat solche Dinger, über die das geschaltet wird. Ja, stimmt, genau. Schon. Aber ich habe halt das mal, ich habe halt mal irgendwann getwittert, ich finde gerade lustig, dass die ARD Werbung auf Nerdcore geschaltet hat. Und dann hat er mir geantwortet bei Twitter und meinte, ich finde das genauso lustig gerade. Und also da war es wohl wirklich der Fall, dass sie ihn persönlich angeschrieben haben. Und dann gedacht haben, sie würden dann bestimmte. Warum Gruppe war das in dem Augenblick lustig? Weil er gerade da auch. Weil es halt irgendwie Marienhof-Werbung war oder so, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt das typische Nerdcore-Publikum. Nee, ich dachte jetzt einfach nur, weil er ja auch sich sehr ausführlich, glaube ich, geäußert hat zu den Äußerungen von der Frau Piel zum Beispiel, ne? Die ja meinte so, die kostenlose Kultur im Internet ist so ein Geburtsfehler des Netzes und sowas. Da hat er ja, glaube ich, auch eine Menge zugeschrieben. Ja, also das ist, damit Zusammenhang ist natürlich auch gut, dass ja trotzdem noch Werbung da geschaltet wird. Aber er fand es einfach nur auch spannend, dass Marienhof-Werbung von denen da geschaltet wird und er damit Geld verdient hat. Aber ich finde das durchaus trotzdem immer noch interessant, wie Werbung auf uns funktioniert. Das ist einfach, und das darf man ja nicht vergessen, immer noch sau wichtig ist, damit viele Plattformen sich halten können. Und ich finde es auch recht. Klar. Ich klicke nur nie drauf. Also ich habe noch nie Werbung angesprochen, muss ich echt sagen. Ja, obwohl, was mir da gerade einfällt wegen ARD und Nerdcore und so, weil du sagst, es ist nicht so das gleiche Publikum, wenn die da werben. Das ist mir eingefallen, er hat irgendwann vor nicht allzu langer Zeit, hat der mal über so einen Tatort ganz, ganz euphorisch berichtet. Ja, ja. So der beste deutsche Film 2010 oder überhaupt der beste Film des Jahres für ihn sogar, irgendwie eine Tatortfolge. Ja. Also ich finde halt schon, ich glaube halt schon, dass genau sowas, also ich glaube, dass genau sowas die ARD auch mitkriegt. Weil jetzt zumindest die Online-Redaktion, wenn er irgendwie Inhalte auf tagesschau.de verlinkt. Weil tagesschau.de ist natürlich eine super besuchte Seite. Sie wird auch sehr oft abgerufen, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass es so viele Blogs gibt, die darauf verlinken. Und wenn dann mal so ein Blog wie Nerdcore irgendwie auf ARD-Inhalte verlinkt, glaube ich schon, dass die das intern durchaus mitkriegen. Weil, wie du ja schon gesagt hast, ich glaube so tagesschau.de und sowas, oder überhaupt Seiten von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, Das sind Seiten, die vordergründig on-air genannt werden, um Zusatzinformationen für den Zuschauer bereitzustellen. Aber direkt im Netz sind die überhaupt nicht aktiv. So auch Twitter, wenn man sich mal so die ganzen Twitter-Sachen anguckt von den Massenmedien, das sind oftmals nur Hinweise auf deren Inhalte oder so ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen. So, aber halt trotzdem immer noch für das Publikum. Aber ich finde, dass die Kommunikation im Netz, da sind die so gut wie gar nicht präsent, die Massenmedien, überhaupt die traditionellen Medien. Und das finde ich echt immer noch so merkwürdig, dass sich das noch nicht durchgesetzt hat bei denen. Ich habe immer noch den Eindruck, die sehen sich nicht als Teil des Netzes, sondern nutzen halt einfach nur das Internet als Kanal für ihre Inhalte. Aber mehr halt eben nicht. Ist halt einfach nur ein anderer Ausstrahlungsort. Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, weil sie nicht mehr dürfen. So. Ja, die mussten noch bis vor kurzem auch noch vorsichtig sein, weil ich weiß nicht, wer Springer geklagt hatte, das, oder? Das ist ja was ganz anderes. Natürlich können die ihre Inhalte, dürfen sie ja, ne, das darf ja nur sendebegleitend sein und so weiter im Netz. Das meine ich ja gar nicht. Ich meine damit, dass die sozialen Netzwerke einfach nicht nutzen, um in den Dialog zu treten mit der Netzgemeinde. Oder zumindest nur sehr eingeschränkt. Das hat ja nichts mit den Inhalten zu tun, die sie natürlich nicht dort so in der Form präsentieren dürfen, wie sie das gerne wollten. Darum geht es ja nicht. Es geht um die. Ich hatte jetzt die Idee von wegen den Ball flach halten, erstmal. Wie also, den dass Ball sie, flach halten? Dass sie sich deswegen vielleicht auch noch nicht auf das Internet gestürzt haben, weil sie noch gar nicht gewusst haben, inwieweit das überhaupt weiterhin möglich sein wird. Na, das glaube ich nicht. Also, die haben schon sehr gut bezahlte Leute und Experten in ihren Reihen, die genau das Potenzial auch gut einschätzen können. Das hat halt einfach nur redaktionsintern natürlich dann, glaube ich, stelle ich mir zumindest so vor, gibt es da Probleme, weil das bedeutet ja mehr Arbeit für die Leute schon auf einer gewissen Art und Weise. Wenn ein Autor oder ein Redakteur ihren Beitrag im Netz, der wird veröffentlicht, sendebegleitend und dann können da Leute kommentieren und antworten oder kommentieren via Twitter oder Facebook oder so weiter, dann muss derjenige das ja auch lesen und darauf eingehen. Das ist halt einfach mehr Arbeit. Das ist, glaube ich, ich möchte dazu mal ein Beispiel, ein interner Beispiel geben. Und zwar, ich war halt Anfang dieser Woche 2 Tage in Baden-Baden, eine unglaublich seltsame Stadt, dazu vielleicht wann anders. Wir sitzen der Südwestrundfunk dort, unter anderem natürlich, sitzt ja auch in Stuttgart, nach dem Zusammenschluss immer noch 2 Riesensachen, wie auch immer. Egal, auf jeden Fall war ja Ägypten da gerade ziemlich groß und ich habe da einen Redakteur kennengelernt, der halt die Sektion investigative Recherche dort leitet und der war halt die ganze Zeit, hat halt alles verfolgt, was so getwittert wird und so und war total aufgedreht, fand es sehr spannend und ist halt, also er hat halt auch mal ein großes Feature gemacht über Cybercrime. Das ist auch ziemlich rund gegangen im Netz, ist aber auch egal, was er dann gesagt hat, weil der SWR ist nämlich zuständig für genau die Korrespondenten, jede Sendeanstalt hat ja eigene Korrespondenten, die sie haben und der SWR ist halt auch zuständig für die, die halt da unten sitzen und die haben überhaupt nicht getwittert. Mit unten meinst du jetzt Ägypten? Ja, in Ägypten, okay. genau, die sitzen irgendwo, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die sitzen, ich glaube, es gibt auch direkt welche in Ägypten, glaube ich, aber es gibt ja zum Beispiel für Asien, da sitzt einer irgendwie in Indien oder so, ja, und der ist für ganz Asien zuständig oder so. Aber auf jeden Fall meint er halt auch, unsere Leute twittern nicht, ja, also und nutzen halt dann nur diesen, also wenn sie einen Artikel schreiben, wird der halt dann über, keine Ahnung, automatisch über den Tagesschau-Twitter-Feed rausgehauen oder sowas. Aber dabei könnten sie halt einen Mehrwert bringen, dadurch, dass sie halt einfach die ganze Zeit darüber berichten, was sie so erleben. Ja? Also und halt richtig intern sozusagen das, was halt die anderen Leute auch machen. Und sie haben dann auch andere Zugänge zu gewissen Sachen. Und das ist ja genau das, ja, dass sie das nicht tun, obwohl das halt echt ein guter Weg ist, und um viele Leute zu erreichen. Und das wäre ja wirklich Teil des Netzes sein. Und nicht nur, ja, also den besonderen Zugang auch nutzen, um das Netz zu informieren und Teil des Ganzen zu sein und nicht nur irgendwie so nur so sendungsbegleitend das Ganze zu machen. So. Das würde mich auch mal interessieren, Henning, wie wurde dieses Thema eigentlich in Schweden medial so aufgegriffen? Weil hier gab es irgendwie, hast du vielleicht gar nicht mitbekommen, ziemliche Kritik an die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, so vor allem ARD und ZDF, dass ja zu spät und teilweise viel zu wenig darauf eingegangen wurde. Da gab es im Netz zumindest eine Menge Kritik. Worauf genau eingegangen wurde? Na, dass halt über die ganzen Geschehnisse Tunesien, Ägypten und so weiter, vor allem jetzt Ägypten, dass dort dass einfach zu wenig berichtet wurde und das nicht so als relevant genug eingeschätzt wurde. Ich habe kein deutsches Fernsehen hier. Mhm. Und also das, was ich mache, ist, ich lese die Online-Angebote größerer deutscher Zeitschriften, Magazine und sowas. Und da haben die wirklich sehr viel darüber berichtet. Aber das ist natürlich wieder online. Ich weiß ja nicht, was die traditionellen Massenmedien so tun. Und also gerade auch so in Blogs. Und ich lese ja, das ist auch schon wieder so eine, ich lese ja gerne die Achse des Guten. Kennt ihr das? Nee. Das ist von Henrik M. Broder und noch einigen anderen Leuten, also sowieso schon mit sehr viel Israel-Bezug und sowas in der Art. Und die haben also ganz viel darüber geschrieben. Da hat auch dieser, wie hieß er denn noch, mit dieser Kerl, der mit Broder zusammen diese Deutschland-Safari gemacht hat. Der ist nämlich Ägypter. Der ist Islamwissenschaftler aus München. Mhm. Und der hat auch aus Ägypten selber berichtet. Aber ich wollte eigentlich wissen, inwiefern die schwedischen Medien. Ach so, das Thema okay. Also ja. Ich dachte, du hättest gefragt, wie ich das mitbekommen ja, habe, ja, ja, ob ich also das überhaupt mitbekommen habe. Also ich habe das hauptsächlich eben auch aus deutschen Medien rausgeholt und hier in Schweden war das nicht großartig anders. Also es war präsent, aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Top-Fernsehsendungen wie heute oder die Tagesschau da irgendwie drauf verzichtet hätten. Naja, darauf verzichtet nicht, aber keine Ahnung. Also was war denn da jetzt der genaue Kritikpunkt? Na, dass eben halt nur so, keine Ahnung, einige kleine Minütchen der Tagesschau darauf verwendet wurden und irgendwie so ein Brennpunkt im Anschluss der Tagesschau halt erst irgendwie 4-5 Tage später kam das erste Mal ausführlichere Informationen dazu. Machen die nicht immer Brennpunkte auch schon, wenn Kübelböck einen Autounfall hat oder so? Ja, das ist ja eben genau die Kritik gewesen, dass dem Thema sehr viel zu spät erst irgendwie Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Und da, ich weiß jetzt nicht wer, aber irgendein Offizieller, ich weiß jetzt auch nicht, ob es von der ARD oder der ZDF, vom ZDF war, hatte sich sogar öffentlich dazu geäußert und das zugegeben, dass da zu wenig gemacht wurde oder zu spät und ja. Aber das ist für mich alles so weit weg gerade. Ja, ja, ja. Ich finde es halt einfach nur eine total interessante, also jetzt ganz abgesehen von irgendeiner Medienkritik oder so, sondern gerade was da so passiert, finde ich total interessant, weil man sich, glaube ich, noch gar nicht so richtig ausmalen kann, was das überhaupt bedeuten kann. Ich meine, es ist irgendwie so, über die Hälfte des nordafrikanischen Kontinents steht so vor so großen Umschwüngen. Ich meine, das kann halt historisch und auch weltpolitisch so eine große Veränderung bedeuten, je nachdem, in welche Richtung das geht. Also ich ja, nicht halt in Nordafrika, ne? Also auch der Mittlere Osten, in ja, Jemen ja, ja, ist doch jetzt auch. Genau, genau, ja, ja. Also ich finde es halt einfach gerade unglaublich spannende Zeit, also so mal wieder, mal so außen- und weltpolitisch mal wirklich relevante Dinge. Ich meine, sonst war immer nur so, ja, Wirtschaftskrise und hier und da Globalisierung und so, schön und gut, aber das sind jetzt mal wieder so grundlegende Menschenrechts, aufgrund von Menschenrechtsverstößen von dem Volk etablierte und initiierte revolutionsartige Zustände, die halt wirklich anscheinend, so scheint es ja zumindest, wirklich was bewegen können. Und das finde ich halt echt eine interessante Sache. Die große Frage, und das ist jetzt auch gleich schon wieder die Frage, ob das nicht ein bisschen zu ausarten könnte, wenn wir diese Frage tatsächlich diskutieren wollen, wäre ja, ob die Leute, die da bisher waren, nicht eventuell das geringere Übel darstellen würden. Ja, diese Sorge, dass jetzt da irgendwie so islamistische Kräfte an die Macht kommen, die ist natürlich gegeben, aber also ich glaube, erstens würde das jetzt einen zu großen Topf aufmachen, weil wir haben die Stunde auch schon überschritten jetzt, bei der wir eigentlich Schluss machen wollten. Und andererseits glaube ich auch, dass diese Sorge auch medial jetzt irgendwie so verbreitet wird, aber es auch ganz viele Leute gibt, die es anders sehen. Ich meine, ganz alleine schon der Umstand, dass da so viele Leute aufbegehren und nach Freiheit schreien. Naja, was und, für eine Freiheit. Naja, ist das? Ja, klar, aber schon alleine das, dass sie ein urdemokratisches Recht sich nehmen, weil sie es nicht haben, auf die Straße gehen. Schon alleine diese Überzeugung von Hunderttausenden von Menschen, die zeigt ja schon irgendwie, dass sie eigentlich ein System wollen, wo sie das eben können. Sie nehmen sich das Recht. Wären die alle so drauf und würden eh irgendwelchen Führern hinterherrennen und bla bla bla und keine Ahnung was machen, würden sie dann dieses Recht so sehr auch in Gebrauch nehmen? Also, ja, natürlich. Also, du musst ja kein Demokrat sein. Natürlich nicht, aber zumindest wie es medial transportiert wird, aber so wie die Leute sich auf der Straße äußern, was man so an Transparenten sieht, was so einfach berichtet wird. Ich meine, ich bin ja nicht vor Ort. Es scheint für mich schon so, dass da auch vor allen Dingen ja eine jüngere Generation ist, die sich engagiert. Und ich habe eher den Eindruck, dass es schon in eine Richtung geht, in eine freiheitlichere, demokratischere Richtung. Definitiv anstatt nicht. Das ist jetzt wirklich eigentlich zu viel. Also wir können das womöglich noch verlinken, aber ich habe mal ich habe das getwittert vor einigen Tagen, okay, mal Statistiken von fundamental religiösen Leuten, was sie sich für Systeme wünschen würden in Tunesien, Ägypten. Ach ey, aber solche, ey, weißt du, ach, das, darauf sowas würde ich echt nicht viel geben. Also solche Pseudo-Umfragen und keine Ahnung was. Ich meine, du hast ja auch mitgekriegt, was mit Vodafone passiert ist, dass das Vodafone von der Regierung in Anführungszeichen dazu gezwungen wurde, pro Regierungs-SMS zu verschicken. So, und dann wird dann auch quasi ein objektives Bild einem vorgegaukelt und alles, was so irgendwie so Umfragen mit irgendwas mit, ach, also da wäre ich eher kritisch und würde das eher anzweifeln. Ich weiß nicht. Also ich finde, wir sollten das jetzt nicht ausführen. Ja, wir sollten ja vielleicht dann das nächste Mal wieder mit ein bisschen Abstand, wenn vielleicht auch ein paar mehr Fakten auf dem Tisch liegen. Und ist jetzt auch nicht unbedingt gerade so ein Netzding. Gerade auch, weil das Netz überhaupt nicht funktioniert hat. Naja, 5 Tage war es abgeschaltet. Aber ich meine, die großen Massenmedien, die haben ja schon die ganze Zeit gesagt, ja, das ist die Internetrevolution, die Facebook-Revolution. Das wurde ja mittlerweile auch schon relativiert. Aber auch schon große Medien, die wunderbare Artikel darüber hatten, warum es eigentlich nicht so ist. Nicht besonders gut ist. Ja. Und warum es erstmal nicht so ist und warum es auch nicht besonders gut ist, als Dissident sozusagen die ganze Zeit über Twitter oder Facebook zu schreiben dazu aufzufordern, weil die Leute halt, also einfacher zurückzuverfolgen geht richtig, nicht. Ja? Also richtig. Es haben schon Leute gesagt, macht es nicht, kopiert im Copyshop und verteilt die Flyer. Ja. Weil, also wenn ich halt hier über mein Facebook-Profil Leute aufrufe und wenn das Ganze in die Hose geht und die wieder niedergeknüppelt werden würden, ja, also wie es im Sudan passiert ist, wo halt auch Leute aufbegehrt haben und zusammengeknüppelt worden sind. Ja, also ist doch klar, die stehen doch innerhalb von einer Sekunde vor deiner Tür. Also ja, natürlich, klar, da hast du natürlich völlig recht, das sehe ich genauso, aber deshalb ist es ja, finde ich, auch umso wichtiger, dass gerade, wenn man politisch aktiv ist und dazu das Netz benutzt, dass man halt auch sich dementsprechend informiert, wie man sich eben mehr oder weniger, so gut es geht, anonymisieren kann im Netz. Ich meine, da gibt es ja Möglichkeiten, Sprichwort Tor und so weiter und so fort. Ja. Da ist halt noch eine Menge Nachholbedarf in der ganzen Welt. Also für Leute, die sich engagieren wollen und die halt vor allen Dingen in Systemen agieren, wo Meinungen unterdrückt werden und wo Leute wegen Kleinigkeiten verhaftet werden, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und natürlich, da muss aufgeholt werden, weil es nämlich immer noch Leute gibt, die denken, Privatsphäre schützen heißt, ich mache keinen Klarnamen bei Facebook, sondern habe dann halt einen anderen, ja. Also habe da halt einen Spitznamen oder so. Ja, und das, da ist halt, das ist da noch weit entfernt. Ja, genau. Aber das ist echt ein riesengroßes Topf, ein riesengroßer Topf, den man vielleicht echt nächstes Mal besprechen kann. Wäre doch ein interessantes Thema. Ja, wir sprechen das nächste Mal, wenn die Mubarak-Ebay-Auktion vorbei ist. Die Identität? Die ist auch schon wieder runtergenommen, aber Mubarak. Ach, was gab es da für eine Auktion? Man konnte halt Mubarak ersteigern. Na wie? Use Dictator. Okay. Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen, sehr witzig. Habt ihr da noch einen Link zu? Aber ist eh schon wieder offline. Ja, haben wir noch einen Link. Also das ist natürlich, wo wir wieder zu Crackerjack, aka Nerdcore, zurückkommen. Okay. Da gebe ich dir noch den Link und dann kannst du, er hat einen sehr schönen Screenshot davon. Und das noch als letzten Hinweis, dann besonders Spaß machen Question and Answers about this item. Das ist ganz großartig, weil dann da steht, wie viel wiegt er denn? Wie viel ist denn genau. Das How Shipping? Much is shipping? Und will he be delivered? Mehr als ein? Buy one, get one free. Ja, großartig. Schick mal noch den Link, den posten wir noch. Also ich würde sagen, damit können wir die Sache abrunden. Wir sind jetzt bei knapp 1 Stunde 10 Minuten. Und vielleicht widmen wir uns dem Thema dann nächstes Mal, vielleicht auch nicht, werden wir sehen, aber wäre schon mal ganz interessant. Habt ihr noch was zu sagen? Tschüss. Einfach nur tschüss, ja? Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören, euch da draußen oder da drin oder wo auch immer ihr seid. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Das war Folge 3 vom Fernsprecher-Podcast. Tschüss. Auf Wiedersehen. War das ein Kuss? Ja. Ach, scheiße, das ist sehr... Okay, mach aus, schnell.